Kastorf, der Eisenhändler. Zwischen einem Laden, wo Textilien verkauft werden, und einem Laden, wo Eisenwaren verkauft werden. Der wesentliche Unterschied ist, in einem Eisenwarenladen weiß man genau, man wird nicht betrogen. Man kann mit Eisenwaren nicht betrügen. Die Schraube passt oder sie passt nicht. Mit Eisen ist Betrug ziemlich unmöglich. Mit Textilien hast du immer das Gefühl, die bescheißen dich. Das finde ich ganz interessant, das ist ein wesentlicher Punkt. Und auch die Verkäufer in Textilläden oder wo du den Anzug kaufst oder so, da weißt du nie, ob die dich bescheißen. Im Eisenbahnladen hast du immer das Gefühl, da kannst du dich drauf verlassen. Das ist als Werbung. Das ist, finde ich, wollte ich doch mal loswerden. Da fällt mir auch was dazu ein, weil ich komme aus dem Lebensmittelhandel. Meine Eltern waren Lebensmittelhändler. Da ist das ist der totale Beschiss, weil da habe ich selber noch die Würste, dann die schlitzigen Würste abgewaschen und so. Aber das muss auch so sein, weil sonst geht das gar nicht. Wir sind aber eh eingegangen, sowieso in Oberösterreich, Linz, aus der Gegend von Linz. Und da, apropos Beschiss, dass meine Oma, die hatten den, weil mein Großvater war Nazi-Bürgermeister in Ottensheim, da wo wir herkommen, und meine Oma hatte die Butterzuteilung des Ortes über, und da waren wir immer, also ich war ja da noch nicht auf der Welt, aber mein Vater hat erzählt, wir waren gut mit Butter versorgt, weil meine Oma nämlich von jedem Stück Butter, das sie ausgeben muss, immer ein kleines Stück runtergeschnitten hat für die Familie. Das nur zum Beschiss. Da muss ich auch noch was mitteilen aus der Geschichte der DDR. Mein Vater war Parteifunktionär in so 46, 47, 48 in Mecklenburg an der Müritz. Ihm unterstand die Fischereiaufsicht. Das hieß, er wurde immer bestochen von den Fischern mit Aalen vor allem. Aal war was Besonderes. Und seitdem kann ich keine Aale mehr essen, weil ich musste die immer in der Badewanne einfangen, so mit Salz auf die Hand und dann Aale fangen. Und meine arme Mutter musste die zerschneiden, in die Pfanne werfen. Und die sprangen dann immer noch in Stücken aus der Pfanne und so. Ich kann Aale nicht mehr sehen, weil das ist auch so eine Geschichte. Oh, gut. Wir kommen ja zurückkommen. Von den Nägeln, Schrauben, Jalousetten, Verdunklungsanlagen, die ich nicht mehr sehen kann. Aber vielleicht hören wir uns erstmal an. Wir haben etwas, weil die Sophie Reuss, wenn ich jetzt sage, sing mal sowas jetzt, geht das? Na A cappella? Klar. A cappella? So einfach so los? A cappella, na mit bissl, na kann ich auch. Aber ja, fang mal an und dann blenden wir uns rüber in eine Studioaufnahme. Von der okay. Also jetzt na hören klar. Wir Sophie also, Reuss, die übrigens... Wir sind ja irgendwie unter uns. Ja, bekannt auch vielleicht, ich sag's nochmal, wer vielleicht in Pension Schöller die Schlacht geht, also so eine Mixtur deutschen Unterhaltungstheaters zwischen Laufs und Jacobi und Heiner Müller. Das hast du dir bis heute nicht angesehen. Okay. Das ist eine schwere Verfehlung, ich sehe es ein, aber das läuft ja noch. Und da ist Sophie Reuss, eine in aller Form wunderbare Possendarstellerin. Und nebenbei auch war eine letzte große Filmrolle sehr bekannt, glaube ich, Wir können auch anders vom Buck. Kennt er zumindest aus dem Plakat, mitten auf dem Auto, auf dem Kühlerhaube saßest du, sah sehr witzig aus. Jetzt sing mal einfach etwas und dann blenden wir uns in eine Studioaufnahme von Sophie Reuss rüber. Genau, also willkommen hier bei uns und welcome to my world, won't you come on in? Jetzt könntest du dann schon anfangen. Jetzt kommt's. Jetzt hören wir Sophie Reuss. Kommt schon also die Konzerte. Perfekt. Ja, jetzt na, gleich. Na, geh mal, Burschen. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step in to my heart and leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Knock and the door is opened. seek and you will find. Ask and you'll be given the key to this world of mine. I'll be waiting here with my arms unfurled, waiting just for you. Welcome to my world. Es gibt also diesen Willen von den Berliner Theatern und ja, es gibt also diesen Willen von den Berliner Theatern und darüber hinaus haben wir alle Theater in Deutschland aufgefordert, für die Soldatenmütter in Russland, die ihre Söhne mit ihren Armen, mit ihren Händen aus dem Krieg von Tschetschenien rissen, dass diese Mütter, die ein Komitee gebildet haben, inzwischen Komitee der Soldatenmütter in Moskau, dass sie den Friedensnobelpreis bekommen, weil das ein Weltereignis ist, das es noch nicht gegeben hat, dass Mütter 1500 Kilometer dem Krieg hinterhergefahren sind und mit ihren Händen, ihren Armen, ihre Söhne aus dem Krieg gerissen haben. Und für dieses ungeheure Ereignis, das einmalig ist, wollen wir auch die Berliner Bevölkerung, die Brandenburger Bevölkerung, die Brandenburger vielleicht, dass sie Karten schicken mit ihren Unterschriften für diesen Friedensnobelpreis der Mütter und die Berliner Mütter, dass sie kommen, dass sie alle kommen, Tausende, Tausende, Tausende am 7. Mai um 11 Uhr zum Berliner Ensemble am Schiffbauerdamm, das ist ein Sonntag, und dort Schlange stehen, wie es Schlangen für Bananen und Apfelsinen niemals gegeben hat in diesem Land, um dort ihre Unterschriften abzugeben für diesen Willen, dass diese Mütter den Friedensnobelpreis bekommen. Darüber hinaus sammeln wir auch ein bisschen Geld, weil es sind schon über 3000 Soldaten, die versteckt sind und die natürlich versteckt nicht arbeiten können und die ja aber ein bisschen Suppe, ein bisschen Brot brauchen. Und bei der Lage, die dort herrscht, dass alles schwer zu beschaffen ist, dass man, also wenn der eine ein Frühstück spendiert und der andere ein Mittagessen und der andere ein Abendbrot, sodass die sich überhaupt über Wasser halten können, ernähren können, dass man da ein bisschen Geld zusammenbekommt, damit wir das den Müttern schicken können. Also ich bitte Sie, ja, also aus dem Grund meiner Seele, kommen Sie am 7. Mai um 11 Uhr zum Berliner Ensemble, geben Sie Unterschriften für diesen Friedensnobelpreis dieser Soldatenmütter bei uns ab. Ich danke. Tja, das war Käthe Reichel, Schauspielerin am Deutschen Theater. Heiner, du bist Schirmherr dieser anarchistischen und pazifistischen, dieser Weigerungsaktion, die ihr am Berliner Ensemble, Heiner Müller, Intendant, Mitintendant, darüber werden wir uns später unterhalten, des Berliner Ensembles, das ist die eine Seite. Und das andere hat mich doch letztens der Generalintendant des Düsseldorfer Schauspiels gefragt. Und auch Günter Gauss war sehr neugierig darüber, ja, was ist es denn nun eigentlich, was der Müller meint? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, was der Müller, ich weiß es schon, aber ich sag's nicht, was der Müller meint mit dem Satz, der Krieg ist das letzte Refugium des Humanen. Das ist doch kein dialektischer, das ist ein logischer Widerspruch, an dem wir wahrscheinlich uns sehr glücklich fühlen. Heiner, wie kommt denn das zusammen? Kannst du was dazu sagen oder langweilt es dich? Ich weiß natürlich zutiefst. Ich werde es versuchen. Ja, langweilig ist immer, wenn man sich selber kommentieren soll. Zum Beispiel, die erste große Polemik, sind wir wieder bei dem 100-Jährigen, es tut mir leid, aber damit müssen wir anfangen, glaube ich. Erste große Polemik gegen Ernst Jünger nach dem Krieg kam von Wolfgang Harich. der eigentlich einer meiner Lieblingsfeinde war. Und der Harich zitierte als besonderen Beweis für die Unmenschlichkeit von Jünger und für den Präfaschismus von Jünger einen Aphorismus aus irgendeinem Band Blätter und Steine, glaube ich. Das Buch hatte ich zufällig nach dem Krieg gelesen, habe ich irgendwo geklaut in der Bibliothek. Es war das erste, was ich von ihm gelesen hatte. Und da gab es einen Aphorismus. Und er schreibt er, in einem Vorgang wie dem der Somme-Schlacht, also die Somme-Schlacht, eine der ersten großen Materialschlachten im Ersten Weltkrieg, war der Angriff so etwas wie eine Erholung, ein geselliger Akt. Und ich fand den Satz damals schon ganz einleuchtend. Wenn du so 4 Wochen lang bombardiert wirst, freust du dich, wenn du mal aus dem Graben rausbrüllend aus dem Graben rauslaufen kannst und auf einen Feind zulaufen kannst und den umbringen oder der bringt dich um, was immer. Und mir fiel dieser Satz, dieser Aphorismus wieder ein, auf der Intensivstation nach meiner berühmten Operation. Da war mir der Satz wieder besonders einleuchtend, weil wenn du da auf der Intensivstation liegst, so abhängig von Apparaten, von Nachtschwestern und Pflegern und so. Und aus dieser Abhängigkeit kommt dann plötzlich so ein Bedürfnis nach Aggression, ne? Nach einer aggressiven Begegnung mit irgendwem, ne? Die Schwester freut sich, wenn die Vene gut ist und so. Und sie haben es auch schwer. Die müssen immer wieder eine Vene suchen, dann so 20 Mal am Tag und so. Und das ist eigentlich der, glaube ich, die Motivation für so einen Satz, ne? Und wenn du überlegst, die was Leute jetzt erleben, also gerade so normale DDR-geprägte Menschen, die haben gelebt in einer ziemlich primitiven Struktur. Da wusstest du, wo der Feind ist oder auch nicht. Und das war auch nicht so wichtig. Aber die Bürokratie war eigentlich ganz archaisch, ne? Du konntest damit umgehen. Und jetzt plötzlich stehen die vor einem Labyrinth von Bürokratie. Müssen irgendwelche Papiere ausfüllen, die sie überhaupt nicht überschauen. Also, und die Abhängigkeit vom Steuerberater oder was immer. Ne? Und da bist du dann schon gleich wieder bei Kafka. Das zum Beispiel das Finanzamt ist ja mindestens so informiert und hat so einen Zugriff wie damals die legendäre Stasi. Ne? Nur, dass die Stasi nicht so ernst genommen wurde, wie man heute das Finanzamt nehmen muss. Und das wäre so eine Antwort darauf. Es ist ein Satz, der aus einer Überlegung kommt oder der einfach aus der Intuition, die ja auch eine Erkenntnismethode ist, dass man einfach etwas sagt, nicht denkend und trotzdem wissend, dass es die Wahrheit ist. Ich würde sagen, es kommt nicht aus einer großen philosophischen Anstrengung. Es kommt eher aus einer Situation. Es ist, versucht darüber nachzudenken, das ist ja diese Diskussion, in der wir hier sind, vielleicht auch, vielleicht wenn wir zum pragmatischen Teil in wenigen Minuten übergehen, über das, was ja eines der wichtigsten deutschsprachigen Theaters, Berliner Ensemble, vielleicht verändert, mit der Führerschaft, die du jetzt übernommen hast. Wir haben uns letztens getroffen, da war also die theatralische Faschofront dann zusammen in einer Kreuzberger Autonomkneipe, Herr Schläfer, Müller und Herr Kastrup. Und wir brüteten also neue Schlachtpläne aus. Und vielleicht müssen wir dem Herrn Zadek, der sogar sehr dankbar sein, weil er etwas ausgesprochen hat. Ich will nicht von einem Kulturkampf reden, obwohl ich glaube, dass der zwischen Ost und West jetzt nach 5 Jahren, wo langsam in unser Bewusstsein sicherlich dringt, dass es die Grenze nicht mehr gibt und dass es eine nationale, staatliche Gemeinsamkeit gibt, die trotzdem sehr verschiedene Menschmaschinen hat, glaube ich. Wir sind da ganz anders und sehr verschieden. Vielleicht müssen wir dem Zadek dankbar sein, dass er als erstes ausgesprochen hat, dass er einfach Pickel bekommt, wenn er das Brandenburger Tor Richtung Osten überfährt und diesen Osten nicht erträgt. Als erster, der es ehrlich und direkt sagt, dass er mit diesen Leuten nichts zu tun haben will, das finde ich etwas Wichtiges, weil er damit sich benennt und wir können uns dagegen, so unterschiedlich wie wir sind, absetzen. Und ich glaube, es ist wichtig, die Verschiedenheiten zu positionieren, um eine Brücke zu bauen, glaube ich. Also daran hätte ich sehr viel Spaß. Ich glaube, es ist eine ganz wesentliche Sache der Klärung eines Prozesses an diesem Theater. Aber vielleicht kommen wir später dazu, was mit diesem Bedeutenden, mit dem Brecht, vielleicht jetzt mit dem Müller-Theater, mit dem Berliner Ensemble passiert. Ein Osttheater, was es bleiben muss. Es ist ja ein Theater, glaube ich, auch der erkenntnismäßigen Klarheit nach 45 gewesen, nach diesem ganzen Jünger- und Nietzsche-Sumpf der Zeit vor 45 war es die weiße Fläche, es war die Rationalität, es war die Klarheit, es war die graue Gardine, die Brecht-Gardine, ein neues Theater einer neuen Klarheit der sozialen Vorgänge. Und jetzt sind wir, warum sind wir so angekränkelt von diesem, von dem Rauschhaften, von dem Mystischen, von Jünger? Warum haben wir überhaupt keine Schamgrenze? Also wir saßen hier vor einem halben Jahr mit Walter Momper und der bekam auch Schaum vom Mund, als er den Namen Ernst Jünger gehört hat. Warum hast du das nicht einer anderen Generation als ich angehörig? Also wo man nicht nur sagen kann, es ist eine Generationsfrage. Warum haben wir diese Berührungsängste viel weniger? Ist es nur ein Spiel, dass wir bestimmte Sachen nicht ernst nehmen wollen, weil wir verspielte, dekadente Bohemians sind? Was ist das? Haben wir keinen Ernst für das, was vielleicht ja auch ein ideologischer Begleittrack des Faschismus war, von Nietzsche zu Jünger, zu einem verkappten, schlechten vielleicht Rambo? Sind wir dazu leichtfüßig? Denn jedes Mal, wenn man in Hamburg ist, sieht man das pure Entsetzen, wenn man nur sagt, dass man schon mal mit einem gewissen Interesse, mit einem Spaß auch in Stahlgewittern lesen kann. Mhm. Oder wenn man Sachen sagt, wo man nicht nur wichtig ist, dass auch der Stil wichtig ist, dass wie man etwas macht und nicht nur das, was man etwas macht. Und dass manchmal etwas wichtiger sein kann, was Jünger sagt. Dass man mal etwas für einen Gedanken mag ja auch noch so mies sein, dass man etwas dafür opfert, statt nur darüber zu schwafeln. Warum sind uns solche Gedanken? Ich will gleich auf eine andere Sache hinauskommen und unseren, im Sinne des logischen Widerspruchs, also den Gegenpol, unseren Pazifismus oder das, was wir wirklich meinen, Leute aufzurufen, zu desertieren. Deshalb ist dieser Aufruf von der Käthe Reichel etwas ganz Wichtiges. Und trotzdem sind wir merkwürdige Grenzgänger in diesen Polen, Heiner. Was ist das? Du gehst jetzt auf so ein hohes Niveau, dass ich kaum folgen kann, aber... Das kannst du. Ich versuch's. Jetzt kommt Oberösterreich. Nein, was du jetzt so sagst, also dafür, also so wie ich das sehe oder das Mitgliederfeld mir dazu ein, also was ich von dieser Generation von Leuten, ja, von der du jetzt auch sprichst, mitgekriegt habe, also was gerade auch im Theater oder so im Kulturbetrieb und so, ne, sich da eben äußert, auch in den Medien, was man so mitkriegt, was du jetzt sagst, Zadek, Tralala und so, also den ich persönlich nicht kenne, aber ich kenne so Leute wie Neuenfels oder so, dann ist das doch diese Generation, die sozusagen aus den 60ern, ne, diese Nachkriegskinder, die sich da von ihren Vätern sozusagen distanziert haben, so diese Paradelinken, diese westdeutschen Paradelinken, und die ja wirklich diesen vielbeschworenen Marsch durch die Institutionen angetreten haben und letzten Endes auch gewonnen haben, weil die sitzen ja jetzt da überall, wo es, also die haben den Marsch durch die Institutionen ja gemacht, und es ist ja, also jetzt einfach auch ökonomisch betrachtet, das sind ja jetzt genau die Leute, die überall, wie immer das man auch beurteilen mag, abkassieren und sich da also eben gesettelt haben. Und das ist genauso wie ihre Väter, wollen sie diese Position nicht aufgeben. Und die wehren sich einfach unheimlich gegen alles Neue, was da kommt, und wehren sich eben auch genau mit so einer moralischen Position, glaube ich. Also dass sie sagen, also dass sie eben genau sagen, wer da die Guten und wer die Bösen sind. Und ich verliere jetzt leicht den Faden. Ja, vielleicht ist es, was du jetzt meinst, soziale und politische Positionierung von Leuten. Und das ist bei uns ja genauso. Letztlich ist es natürlich auch immer ein künstlerischer. Ein künstlerischer ist auch ein markttechnischer Konkurrenzkampf, den wir führen. Und den führen wir ja sehr bewusst. Heine, aber der Krieg, das letzte Refugium, das Humanen, was ist dieses Human? Ist es vielleicht etwas, wie sehr ist es eigentlich in unser Bewusstsein gekommen, weil ja wirklich ein Phänomen ist, dass wir Krieg in Europa haben? Eine Sache. Und ist es nicht, also wenn ich mir diese Bilder ständig ansehe, was ist dieses Humane? Ist es, Sprache hört auf, Kommunikation, dann fängt Gewalt an, wenn man sich nicht mehr verständigen kann. Ist es einfach, sowas, dass da die nackte Kreatur einfach wieder da ist, uns klar werdend hier in Europa, in solch einem Krieg, in solch einer radikalen militärischen Auseinandersetzung, dass da so ein Aufschrei der nackten Kreatur einfach ist, die wir einfach nur wie ein kleines Kind in den Arm nehmen möchten und es beschützen. Und wir werden es nur gewahr, eigentlich durch diese Auseinandersetzung, dieses Militärischen, oder wie kommt man daran? Du hast mal inszeniert oder mehrfach Texte aus Teile aus Volokramskaschus, hier auch das Ganze. Und da war in einem der Teile, ich weiß gar nicht mehr in welchem, gibt es eine Geschichte, die ich gehört habe von einem Freund von mir, der war Psychiater in der Charité, dann in Herzberger, hat sich dann umgebracht. Tragische Geschichte, gut. Und der erzählte mir diesen Fall, der da zitiert ist, von einem DDR-Funktionär in irgendeinem Ministerium, der als Patient in der Charité auftauchte und dann in der geschlossenen Abteilung war. Und hatte immer nur einen Satz. Der war so Spanienkämpfer, so dieses Klischee und Uraltkommunist. Und plötzlich war Beamter, Bürokrat, musste verwalten, administrieren, auch terrorisieren, was immer. Und irgendwann hatte er nur noch einen Satz drauf und das war eben der Satz, den ich da zitiert habe: Gib mir ein Gewehr und zeig mir einen Feind. Und es gibt ein ungeheures Bedürfnis nach Feinden jetzt. Und jeder braucht in diesem Vakuum, in das wir gefallen sind, durch den Wegfall der Mauer, des Eisernen Vorhangs, was immer, dieses Ost-West-Konflikts, braucht jeder jetzt einen Feind. Und jeder sucht jetzt sich einen Feind. Und das ist zunächst mal eine ganz blinde Suche. Auch eine ganz paranoische. Auch das Feindbild von Zadek, das wir jetzt sind, es kommt aus so einer Verzweiflung, er hat keinen Feind mehr. Zadek war ein großer Regisseur, eine Störung im westdeutschen Theater. Der kam aus England, ist da aufgewachsen, ganz andere Vorstellung von Theater. Mehr auf Schauspieler orientiert, auf Stars als auf Texte. Und er hat gestört als ein Regisseur, der gegen die deutsche literarische Tradition von Theater gearbeitet hat. Das war ganz wichtig. Er war für mich jedenfalls der einzige deutsche Regisseur, der mit Shakespeare umgehen konnte. Auch mit schlechten Übersetzungen von Shakespeare spielte gar keine Rolle. Du hast Hamlet gesehen, wahrscheinlich, und Lear, Othello und so. Das war ganz toll. Und jetzt plötzlich steht er da und wollte ein neues Terrain erobern. Das war das Berliner Ensemble. Und irgendwas ist fremd, irgendwas geht nicht. Und jetzt sucht er einen Feind. Und dann hat er seine jüdische Biografie. Also braucht er als Feind Leute, die er irgendwie identifizieren kann mit den Feinden seiner Eltern. Deswegen sind wir jetzt für ihn Nazis. Sind wir wirklich Nazis, die, ne? du hattest zunehmend auf ihn, zitierend Nietzsche, in etwa gesagt, also die idealischsten, die zynischsten Denker haben die idealischsten... Das ist wieder eine ganz andere Frage. Vorgaben... sind wir es nicht in einer bestimmten Art wirklich, weil dieses Zynische, dieses Sezierende, vielleicht dieses herzlos distanzierende Denken, das ist ja nur eine Sache. Das ist also der Ansatz im Denken und Zadig zum Beispiel behauptet auch, man merkt es dann der Manifestation oder der Vergegenständlichung im Theater des Gedankens durch die Schauspieler an, kalte Ideenmaschinen, perfekt, aber herzlos. Und ich glaube, er hat einen Sinn dafür, dass er das Schöne sehen möchte. Und er hat den, was ich verstehe, fühlt den pädagogischen Auftrag, dass das ansteckend wirken könnte. Das Schöne dargestellt wird das Schöne im Publikum oder bei denjenigen, die so etwas sehen, auslösen. Ich halte diesen Gedankengang für mir sehr fremd. Ich kann nur die Distanz von jemandem, wie Zadig das sehr genau zum Beispiel als ein Theatermacher, der das getan hat, der sicherlich große Arbeiten vorgestellt hat, die uns alle beeinflusst haben, und unserer gegenwärtigen Position feststellen. Das ist etwas sehr Extremes. Ich weiß nicht, ob er nicht schlicht und einfach Angst hat vor diesem deutschen Zynismus, so sehr er ihn auch gar nicht kennt, sicherlich in den Arbeiten von uns. Hat er da recht oder nicht recht? Hat man eigentlich positiv wahrzunehmen, etwas zu sagen? Und wir schaufeln die Gewalt, die Scheiße auf die Bühne. Das macht der Müller mit seinem Geschichtspessimismus. Der Spaßguerilla Kastorf, also die Sophie Reuss, hat zum Beispiel in einem Stück mitgespielt vom Schlingensief. Dem Kühnstück, das war obwohl ich sagen muss, Kühn 94. Ich fand den Schlingensief immer total lustig. Ich denke auch, ich will manchmal, aber sagen, dass das ist so eine andere, wie man da auch was guckt, was ganz anders ist. Was ist der Zynismus? Es ist die Straße, es ist etwas auf die Bühne geschaufelt, was an Widersprüchlichkeit, was an Hoffnungslosigkeit nicht zu übertreffen ist. Vielleicht sind, ich sag mal, Stricher vom Bahnhof Zoo froh darüber, dass ein Theater mal den gleichen Wahrheitszustand hat. Also das, was in dieser Gesellschaft vorhanden ist, und Theater also nicht immer nur die schöne Lüge produziert. Aber ist nicht die schöne Lüge vielleicht auch im Augenblick wichtig, um dann die Hoffnung zu haben und sagen, es war ja auch immer der Vorwurf gegen deine pessimistischen DDR-Inszenierungen und Stücke in der DDR. Ich weiß ja nicht, was da an Pessimismus ist. Ich weiß ja auch nicht. Komm, aber alles, was du irgendwie versuchst, uns jetzt zu provozieren. Das ist ja okay. Aber vielleicht hat man das Anrecht auf die Harmonie, auf das Affirmative. Das hat man, glaube ich, ab... vielleicht ab 70. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit. Zadig ist noch nicht 70. Deswegen würde ich ihm das Recht bestreiten. Zadig will jetzt etwas, was Rilke, der viel früher gestorben ist, wie du weißt, Rilke hat gesagt, aller Trost ist trübe. Zadig hat jetzt die Idee, er muss das Publikum irgendwie froh machen mit seinen Inszenierungen. Er muss die Menschen motivieren zum Leben, weil er Angst hat vorm Sterben. Das ist mal ganz blöd gesagt. Ich verstehe das sehr gut, habe ich auch. Ne? Aber da kann man drüber streiten, wie man damit umgeht dann. Ne? Ich glaube, das ist das Problem. Ein anderes Problem ist, dass er natürlich unterschätzt hat die Kluft zwischen Ost und West, zwischen DDR und BRD. Man kann ganz simpel sagen, ihm fehlt jetzt die BRD als Folie und als Feindbild. Das war ein Feindbild für ihn. Ich muss schon daran denken, er kam als ein Kind von jüdischen Immigranten aus England in diese Bundesrepublik. Und er kam in eine Welt von Feinden. Er musste sich durchsetzen da, ne? Und das hat er geschafft. Und dann kommt er hierher, ohne Kenntnis von dem, was hier stattfindet, was hier gewesen ist. Und er hatte die Illusion, dass er hier so als eine Art Vereinigungsengel wirken kann. Und plötzlich entdeckt er, dass es da immer noch eine Kluft gibt. Ne? Eine viel tiefere, als er sich vorstellen konnte. Ich möchte jetzt mal einen harten Bruch machen. Ich möchte noch mal daran erinnern, Käthe Reichel hat einen Spendenaufruf in die Welt gesetzt für Mütter, die sagen, Schluss mit einem Krieg, Schluss mit Stahlgewittern, wir machen dann nicht mehr mit, wir entziehen uns der Hörigkeit der Obrigkeit, da kann man auch spenden. Ich sag das mal, die Spenden können eingezahlt werden auf ein Konto. Das ist die Sparkasse Bonn, Bankleitzahl 380 500 00, Kontonummer 435 935 92732. Ich sag's nochmal, ich habe mich da eben versprochen. 435 92732. Kennwort russische Mütter gegen den Krieg. Wir machen jetzt mal etwas. Wenn wir uns so unterhalten über Theater, über unsere verschiedenen Zuständigkeiten, über etwas, was man vielleicht nicht versteht und was vielleicht auch wieder zynisch ist, einen sehr harten Bruch. Die Sophie Reuss wird einen Aufruf auch der Volksbühne, verfasst von der Walli Schmidt, vorlesen, Bezug nehmend auf dieses Thema russische Mütter gegen den Krieg. Und danach wird hart und ansatzlos Sophie Reuss ihren nächsten Musikwunsch einlegen. Und also, er wird so geschmacklos daneben liegen, dass jeder das ja stimmt, sagt, nein, das ist ein stilistischer Bruch. Das ist kein guter Geschmack. Und ich glaube, das ist, wenn wir uns hier so treffen, dann ist es vor allen Dingen vielleicht, auch was wir bis jetzt viel zu wenig gesagt haben, eine Versammlung gegen den guten Geschmack. Und das versteht man natürlich nicht, das selbstverständlich. Es gibt einen schönen Satz von Hermann Henselmann, dem Erbauer der Stalin-Allee, der vor kurzem gestorben ist. Ehrlich, ja. Und ich schätzte ihn unter anderem wegen einer These, die für ihn ein Evangelium war. Geschmack ist der Tod der Kunst. Sophie Reuss spricht Walli Schmidts Worte. Genau, und jetzt sage ich vielleicht vorher, damit die das denn, wenn die dann gleich loslegen, will ich dann vorher gleich noch den Titel, den Musiktitel ansagen, der danach kommt. Ich habe da was ausgesucht von der neuen Platte vom Johnny Cash, vielleicht, weil ich dachte, das passt auch ganz gut, ja, um den rechtsradikalen Anstrich von Castorf nochmal zu erhärten, weil man das dem Johnny Cash ja auch immer vorgeworfen hat. Wenn ich den auf meinen Partys aufgelegt habe, dann hat man zu mir gesagt, ist das die Musik, zu der man die Indianer abgeknallt hat? Weiß nicht, vielleicht war es das auch. Jedenfalls, es stimmt, die Musik ist sehr weiß, weißer geht's gar nicht mehr. Also von einem großen, alten, weisen Mann, Johnny Cash. Oh, bury me not ist eine Art Gebet, eine wunderbare Hymne. Ich hoffe, es verstehen auch einige Englisch da, jetzt wo wir uns im tiefen Osten befinden. Freue mich, dass das hier gespielt wird und lese jetzt diesen Aufruf vor. Also, die russischen Mütter holen ihre Kinder aus dem Krieg. Sie fahren mit der Bahn oder mit Bussen an die tschetschenische Front, holen ihre Kinder nach Hause und verstecken sie vor dem Krieg und seinem Kriegsrecht. Das Geld dafür borgen ihnen Nachbarn und Freunde, die zum Teil selbst fast nichts haben. Das Komitee der Mütter Russlands, das schon längere Zeit besteht und einen ziemlich aufregenden Kampf mit der russischen Regierung gegen die Willkür, besonders in der Armee, führt, unterstützt sie. Dieses Komitee hat ebenfalls so gut wie keine finanziellen Mittel zur Verfügung. Sie haben nicht mal ein Telefon oder ein Faxgerät. Es ist für sie sehr schwierig, Nachrichten an die Öffentlichkeit zu bringen. Diese Frauen, Mütter und Söhne, die einen solchen außergewöhnlich mutigen persönlichen Kampf gegen den Krieg führen, brauchen dringend Hilfe. Hilfe finanziell für die Fahrten, Brot, Unterkunft, Verstecke, für die Söhne, Rechtsanwälte, die Aktion für den Friedensnobelpreis, für die Schaffung einer möglichst internationalen Öffentlichkeit, die sie eventuell schützen kann. Deshalb hat Käthe Reichel diesen Aufruf gestartet. Es geht im Moment an alle, dieser Aufruf geht im Moment an alle Theater Deutschlands, die kleinen und die großen, mit der Bitte um Hilfe, mit der Bitte auch ihr Publikum um Unterstützung zu bitten. Das Berliner Ensemble und Heiner Müller sind der Schirmherr. Am 7. Mai um 11 Uhr wird das Ergebnis der Sammlungen, Unterschriften und Geld von den Theatern an die Mütter Russlands übergeben. In einer öffentlichen Veranstaltung, 50 Jahre Ende des Weltkriegs. Vielleicht nochmal kurz die Kontonummer für die Spenden. Helsinki Citizens Assembly, Spendenkonto für die Mütter. Sparkasse Bonn, Bankleitzahl 380 500 00, Kontonummer 435 92732, Kennwort russische Mütter gegen den Krieg. Und jetzt der Johnny Cash. Ich bitte um Andacht. Lord, I've never lived where churches grow. I love creation better as it stood. That day you finished it so long ago and looked upon your work and called it good. I know that others find you in the light that sifted down through tinted window panes. And yet I seem to feel you near tonight in this dim, quiet starlight on the plains. I thank you, Lord, that I'm placed so well, that you have made my freedom so complete, that I'm no slave to whistle, clock, or bell, nor weak-eyed prisoner of wall or street. Just let me live my life as I've begun, and give me work that's open to the sky. Make me a partner of the wind and sun, and I won't ask a life that's soft or high. Let me be easy on the man that's down. Let me be square and generous with all. I'm careless sometimes, Lord, when I'm in town, but never let them say I'm mean or small. Make me as big and open as the plains, and honest as the horse between my knees. Clean as the wind that blows behind the reins, free as the hawk that circles down the breeze. Forgive me, Lord, if sometimes I forget. You know about the reasons that are hid. You understand the things that gall or fret. You knew me better than my mother did. Just keep an eye on all that's done and said, and write me sometimes when I turn aside, and guide me on that long, dim trail ahead that stretches upward toward the great divide. Oh, bury me not on the lone prairie. These words came low and mournfully from the pallid lips of a youth who lay on his dying bed at the close of day. Oh, bury me not. And his voice failed there, but we took no heed to his dying prayer. In a shallow grave, just 6x3, we buried him there on the lone prairie. Also das war Johnny Cash. Ja. Was, lese ich jetzt noch irgendwas vor? Nein. Du nicht? Nein. Nee, nee. Johnny Cash ist ja auch... Also wir haben wieder meinen harten Schnitt. War ein bisschen so die forcierte... Ich sage immer, die Arbeiten sind ja auch immer so eine forcierter Eklektizismus. Oder ja. Mit der Geschmacklosigkeit, das ist ja etwas sehr Merkwürdiges. Ich glaube, auch für viele... Schwer verständlich, ja, warum man sich so dann eine Lust hat, sich daneben zu benehmen, Fehler zu machen. Wenn ich dir da was sagen darf, obwohl ich das nicht gesehen habe, Pension, Schiller, Schlacht, aber ich habe andere Sachen gesehen von dir, wo du mit meinen Texten umgegangen bist, in einer Weise, die meine Freunde beleidigen mich aber nicht. Und was ich toll fand, immer dabei war, dass du mich als Unterhaltungsschriftsteller entdeckt hast. Ich wusste immer, ich bin komisch, ja, aber du bist der Erste, der das entdeckt hat. Ne? Und die anderen fanden mich immer ganz ernst und das hat mich immer etwas irritiert, weil ich bin doch ein komischer Mensch, auch ein komischer Autor und ich bin dir ungeheuer dankbar dafür, dass du diese Seite versucht hast, an mir zu kultivieren und aber in die Öffentlichkeit zu bringen. Gut, ich will dich jetzt nicht unterbrechen. Aber worüber lachen wir da jetzt am Berliner Ensemble? Ich hoffe ja auch. Ja. Also was passiert da jetzt eigentlich? Ja. Mit dir? Ich habe dir ja mal, glaube ich, vom Müller gesehen, das war Fatzer mit Traktor. Ja. Das war ganz ernst. Ne? Und da habe dem Heiner Müller gratuliert und ich sagte, sehnt man sich ja sehr nach den vitalen Zeiten von Manfred Wegwerth zurück. Mhm. Und was wird das eigentlich an Berliner Ensemble? Also es ist, endlich haben Leute gesagt, dass es das ist, was jeder weiß, es ist ein Machtkampf und dieser Machtkampf ist ausgefochten. Zadig hat konstatiert, dass der Westen sich langsam zusammenschließen muss, weil sonst gibt es nur die Kriegsgewinnler aus dem Osten. Das ist ganz merkwürdig, wenn man über den Krieg, ich muss das immer wieder sagen, der schlechte Geschmack. Wir haben einen Spendenaufruf, wir haben etwas sehr Wichtiges, dass wir sagen, Schluss da mit diesem absurden Krieg, Aufruf zu einer Verweigerung, was ich immer wichtig finde. Gleichzeitig sühlen wir uns in militanten Vokabeln. Ich finde es auch immer sehr komisch, wenn man angesichts dessen, dass man Stücke verändert, Stücke von dir, du bist Autor, aber diejenigen, die man schänden kann, Shakespeare, Goethe, die freigegeben sind zum Plündern, die können sich ja nicht mehr wehren. Wenn man dann immer von Vergewaltigung, von Schänden, also doch immer von sehr kriminellen, sexuellen Delikten, Unterstellungen, wo man immer sagt, da ist eigentlich jemand, der geht wie so ein Stadtparktäter daran, der macht da etwas Unanständiges und das ist ja fast immer mit so einer sexuellen Färbung versehen. Aber wir haben, ich sag mal, es ist ja merkwürdig, wenn wir so von Macht, von Kampf, vom Berliner Ensemble, von Veränderung, auch das hat ja dort Eingang gefunden, wenn sich immer wieder drei Leute, die gar nicht so viel miteinander zu tun haben, die ja nicht mal an einem Haus arbeiten und trotzdem als Rambus des Theaters verschrien werden von jemandem. Ich weiß nicht, ob Zadig jemals eine Inszenierung von dir gesehen hat. Von mir hat er bestimmt keine gesehen. Von Schläfer hat er 20 Minuten gesehen. Aber vielleicht hat er das richtige Gefühl, dass er sagt, er weiß, er muss es nicht sehen, er weiß, was da passiert. Ist er denn so wichtig? Dass eine Veränderung an einem sehr wichtigen deutschen Theater, einer sehr wichtigen deutschen Kunstinstitution passiert. Was ist das da jetzt? Also, dass drei Leute so eigentlich von außen zusammengebracht werden, die doch gar nicht so sehr zusammengehören. Was passiert da bei dir am Berliner Ensemble? Wichtig finde ich eins. Bisher gibt es Krieg immer nur als eine Sache zwischen Nationen, zwischen Regionen und so. Und wir müssen aber, wenn wir ehrlich sind, zugeben, dass der Krieg in uns ist. Und es geht darum, den Krieg zu minimalisieren. Und also, es gibt die großen Kriege, jetzt Serben, Kroaten, Bosnier, was immer. Aber es gibt auch zwischen uns einen Krieg, es gibt in mir einen Krieg gegen mich, in dir gibt es einen Krieg gegen dich. Die Kriege sind jetzt wichtig und das sind die Energien, die öffentlich werden müssen, die publiziert werden müssen. Und das zieht, glaube ich, Energie aus den Kriegen, die ganz ungeheure Folgen haben. Und wir dürfen nicht so tun, als ob zwischen uns kein Krieg ist. Oder als ob zwischen mir und mir kein Krieg ist. Oder zwischen dir und dir. Aber dieser Krieg, also was man hat, das ist ja sowas, also wie mir überhaupt nur Spaß macht, über Theater nachzudenken, das ist ja, natürlich wäre man lieber populärer und wahrscheinlich, Heiner, wärst du auch lieber Mick Jagger und nicht Heiner Müller. Du, ist vorbei. Nein, aber das ist vorbei. Was der Tumor-Schapote über Mick Jagger erzählt hat, aber ich sag mal, das sind ja so Shows, da, vergiss es. Aber trotzdem, lass mal, das ist schon ganz schön und wahrscheinlich schwärmt uns das vor. Bianca Jagger ist eine schöne Frau gewesen. Ja, aber er hat sie verlassen und eingetauscht gegen dieses Mortal, gegen dieses Charakter. Aus Nicaragua, die wahrscheinlich die neue Präsidentin von Nicaragua wird. Nein, aber es ist ja etwas, das tangiert ja etwas anderes, was ich eigentlich ja meine, dass man Sachen sagt, also mir geht's immer so, wenn ich W.C. Fields Filme sehe, dieser Faschist in sich selbst, ja? Ja, aber zu lachen darüber, dass da eigentlich, man guckt da und man kleinen Jungen oder einen Blinden stellt man ein Bein, der fällt den U-Bahn-Schacht runter, bricht sich das Kreuz und der lacht. Du lachst, genau. Und das ist ja eigentlich der Ansatz des faschistischen Lachens, also das klingt schon wieder, ist wahrscheinlich völlig ungenau. So das ist doch gar nicht das faschistische Lachen, das schließt doch aber sowas geradezu aus. Aber das, was Heiner meint, ist das Bösartige in sich, der Feind in einem selbst. Und ich meine nur, natürlich, ich weiß nicht, ob Theaterarbeit, und das ist natürlich wirklich die Frage, wenn es in Deutschland passiert, ich mag dieses angloamerikanische Lachen in diesem Film, genauso jetzt bei Pulp Fiction, Natural Born Killers. Nackte Kanone. Ist ansatzlos. Es ist ein etwas, es ist eigentlich eine, ich sag da mal so eine neurophysiologische Attacke. Es ist nicht also die Konvention des Komischen, worüber man lacht, sondern es passiert einem. Und einmal tritt man auch sowohl in seiner psychologischen als auch in seiner politischen Dimension auf die Tagesordnung. Die Frage nur in Deutschland ist, was darf man da eigentlich machen? Ich glaube, Theater als so eine Spielwiese des Bösen, eigentlich um das andere, ich sag mal schon, das Gute, das Spendenkonto zu füllen oder eine Entschiedenheit einer moralischen Haltung zu konstituieren, nicht, ist wichtig. Aber ich will bloß mal kurz zu Ende sagen, dass wenn man dieses andere, ich sag mal, Lachen hat, dieses angloamerikanische, was mir wichtig ist, womit die kein Problem hatten, weil die keinen Auschwitz haben. Und ich sag mal, Tagori kann alle Witze über Auschwitz machen, der macht die besten drüber, die bösesten Judenwitze, weil er mit einmal über sich selbst lacht und sicherlich auch über dieses Verhältnis zu den Deutschen. Was dürfen wir Deutschen eigentlich damit machen? Und wann, Heiner, wird so weit, wo man sagt, das steht dir nicht zu, seine Idee. Idee bescheidener. Ich weiß es nicht. Das hängt wieder mit dem schlechten Geschmack zusammen, mit dem, dass wir die Fähigkeit haben, uns, ich sag's jetzt mal positiv, uns auch auslachen können, oder steht uns das einfach gar nicht zu. Das meint ja Zadig. Egal wie ignorant, wie altersschwach in seinem sozialen Herzen, trotzdem hat er da, also wie du sagst, als emigrierter Jude wiedergekommen, nicht vielleicht recht? Oder sagst du da ein kategorisches Nein? Wir müssen alles, was wir sehen, was uns nicht gefällt, so auslachen, dass andere Leute... Darf ich jetzt, was dazu was sagen? Ja. Nein, das, was du jetzt sagst, ja? Also über sich selber lachen können oder über was Böses lachen können. Ich kenne zum Beispiel Leute, ich kenne eine Frau, die ist irrsinnig streng mit so über andere lachen und sozial ganz genau und so. Und es ist eine Frau, die eigentlich für gar niemanden ein wirkliches Sympathie hat. Das Lachen in der Nähe von Auschwitz, also von dem... Genau, weißt du, man kann über alles lachen und man kann schlechten Geschmack haben, wenn man nämlich ein Gefühl für andere Leute und für sich selber hat, dann hat man davor auch keine Angst. Nur in dem Moment, wo man sich selber nicht mag und wo man seine Mitmenschen nicht mag, da wird man nämlich ganz genau und da wird man ganz streng und dann kann man über gar nichts mehr lachen. Und dann wird's moralisch ganz tak, tak, tak, tak, tak. Deswegen, ich kann bei Schlingensief, ich habe mich tot gelacht und ich dachte nie, dass der Schlingensief irgendwie böse ist. Also Schlingensief, muss ich dem, muss man vielleicht sagen, den Zuhörern ist ein besonders... Ist ein besonderer Fall. Aber besonderer Vertreter des schlechten des Geschlechts, des schlechten Geschmacks in Deutschland. Ein jüdisch-amerikanischer Filmemacher, Mel Brooks, habe ich in einem Interview gehört, haben sie gesagt, Mel Brooks, was sagen Sie zu Bad Taste, also schlechter Geschmack, sagt er, Bad Taste, I love Bad Taste, I live for Bad Taste. Genau, der macht ja so Filme auch ähnlich wie Lubitsch, da sein oder nicht sein, ja. Die haben damit überhaupt keine Schwierigkeiten über sich selber, über ihre eigenen Schweinereien. Die Frage ist, dass wir hier im Zentrum von Preußen in Berlin sitzen und der Vorwurf zum Beispiel von jemandem wie Zadig ist, dass man damit geistige Brandstiftung begeht, Heiner. Darf ich drei Geschichten erzählen? Ja? Ganz blöde Anekdoten. Natürlich. Die erste ist Wolfgang Heinz. Wolfgang Heinz, Intendant des Deutschen Theaters, kommt in eine Sitzung, wo ich zufällig dabei war, weil es ging um ein Stück von mir, was verboten war. Und und er sagte, Genossen, die Partei hat mich gebeten, die Remittlung zu inszenieren. Das ist ein Stück von Peter Weiß über Auschwitz. Ich weiß nicht, wie viele, 6, 8 Mitglieder meiner Familie sind in Auschwitz oder in Konzentrationslagern umgekommen. Ich habe den Genossen gesagt, Genossen, ich kann dieses Stück nicht inszenieren, weil ich bei der Lektüre sexuelle Vorstellungen gehabt habe. Das fand ich fast tollkühn. Das war eine ungeheure Haltung. Das war sein Problem. Und, nee, ich finde es wirklich toll, ne, dass er das gesagt hat, als Wiener Jude. Ne. Die andere Geschichte ist, ich fahre nach Belgrad zu einem Festival BITEF und ein Regisseur, der ein Stück von mir inszeniert hat, das war Zement, holt mich ab am Flughafen und neben ihm steht ein kleiner Intellektueller mit Brille und er stellt ihn vor, das ist mein Leibkritiker. Nee, mein Leibjude, ein Kritiker. Der andere war Serbe, der Regisseur. Und der Leibjude sagt zu mir, kennen Sie kürzeste jüdische Witz? Ich sagte, kenne ich nicht. Auschwitz. Das darf nur ein Jude sagen. Makaber. So. Die nächste Geschichte ist, ein anderer Freund von mir, den du auch kennst, Bernd Böhmel, Dramaturg, Dresden, war zum ersten Mal nach langen Jahren, wo er nicht durfte, in der Bundesrepublik Düsseldorf als Dramaturg bei Traglin. Und nach einem Jahr oder anderthalb Jahren kam er zurück. Ich fragte ihn, wie war das und was ist deine Erfahrung? Und er sagt, ich glaube, sächsisch, wir sind von Arschgeigen umzingelt. Das sind so drei Geschichten, die ich nicht zusammenbringe, die aber mit dem man umgehen mussten. Das erinnert mich daran, dass wir jetzt etwas spielen sollten. Genau, ja. Was da genau passt, und zwar sind das die linkssentimentalen Transportarbeiterfreunde. Und die werden wir uns jetzt anhören. Bitte. 40 Jahre, kein Wasser, kein Strom, das werden wir nicht vergessen. Statt Frühstück gab's den Fahnenappell, nur die Bonzen hatten was zu essen. Etwa Milch für unsere Kinder, das kam bei uns nicht vor. Bei den Nazis war's nicht schlimmer, ich hab das Jammern meiner Mutter noch im Ohr. Oft stand ich vor deinen Toren mit verlorenen Träumen. Nun ist alles wie neu geboren, Liebe stärker als Hass. Wer dich kennt, ist dir treu geblieben und hat an dich geglaubt. Für dich sind wir hier geblieben und haben auf dich gebaut. Willkommen Deutschland, du bist das Glück in unserem Leben. Wir werden dir nun alles geben, dass ich das noch darf erleben. Radio Brandenburg, Nachrichten. Null Uhr. Castorf, der Eisenhändler. Das Glück in unserem Leben, wir werden dir nun alles geben, dass ich das noch darf erleben. Willkommen Deutschland, die neue Zeit bricht nun für dich an, von der man so viel Gutes hören kann, und wir alle glauben fest daran. Daran. Jetzt haben wir Wasser und Strom, jeden Abend gibt es was zu essen. Die Bonzen gehen nach Moabit, sie sollen uns nicht vergessen. Schule können sie gehen. Meine Mutter lacht nun immer. Nun wird unser Deutschland richtig schön. Willkommen Deutschland, du bist das Glück in unserem Leben. Wir werden dir nun alles geben, dass ich das noch darf erleben. Willkommen Deutschland, die neue Zeit bricht nun für dich an, von der man so viel Gutes hören kann. Und wir alle glauben fest daran, daran. Ja. Deutschland. Der Eisenhändler. Heute haben wir Sophie Reuss und Heiner Müller da. Sophie Reuss, Schauspielerin, Sängerin, zum Beispiel jetzt an der Volksbühne. Heiner Müller, Dramatiker, Papier. Intendant, Papier. Papierhändler, genau. Also nicht Eisenhändler. Manchmal komme ich mir ja vor, also angesichts des Stahlgewitters, über das wir vorhin geredet haben, wie ein Blechhändler. Und das erinnert mich ja auch, wenn ich jetzt hier die links-sentimentalen Transportarbeiterfreunde höre. Aber wir haben über schlechten Geschmack geredet und da ist dir Sophie Reuss Mae West eingefallen. Ja, ich würde gerne... Vorhin kam der Redakteur Jürgen Balitzki rein und sagte, das ist nun das Letzte. Da kommt einer aus Österreich, beschimpft die Ostler, oh Gott, oh als Gott, tiefe genau, Ostler, gerade in Brandenburg-Preußen. Ungeheure Beleidigung. Nein, ich beschimpfe sie überhaupt nicht, weil ich gesagt habe, sie können kein Englisch. Und dann sagt Balitzki, versprichst du dich dreimal in einem einfachen englischen Satz. So, aber jetzt hören wir Sophie Reuss als Mae West. Auch nicht, weil ich in der Schule, ich bin ja nur ganz kurz zur Schule gegangen, ich habe nicht mal Abi gemacht, aber ich kann mein Englisch aus den Popsongs. Ja. Und das mit dem Englisch bin ich aber deswegen drauf gekommen, weil mir sämtliche Ostler, wenn ich was vorsinge, immer sagen, du, das verstehe ich nicht, ich kann kein Englisch, ich wollte niemanden beleidigen und niemand, um Gottes Willen, jetzt hören wir mehr niemand West. Schmähen. Nee, ich möchte mehr noch was West sagen. Genau, was mir einfällt, dass ich vorhin, ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie Scheiße, jetzt bringt schon alles durcheinander. Meine neuen Fels jetzt irgendwie in einem negativen Zusammenhang genannt habe, das wollte ich auf keinen Fall. Hans Neuenfels ist, also... Kann ich nur eine tiefe Verneigung vor ihm machen, ne? Nein, aber, großer Künstler, also letzte, nichts dazu. Also, ich möchte jetzt nur kurz die Mae West ansagen, der immerhin die Ehre gebührt, dass sie das Wort Sex aus dem medizinischen Sprachgebrauch herausgehoben hat, also 1920 ungefähr, hat eine Revue am Broadway gebracht mit dem Namen Sex, ja. Und Mae West, von der bringen wir jetzt einen Song, der heißt A Guy What Takes His Time. Und zwar, was sich jede Frau wünscht, ein Mann, der sich Zeit lässt, der seine Zeit braucht. Ich soll jetzt endlich kürzer treten, die reden hier stundenlang. Ich rede jetzt hier auch so lange, wie ich will. Und zwar von Mae West ist auch dieser wunderbare Dialog, die hat sich ihre Dialoge immer selber geschrieben in den Filmen, wo ein junger Mann auf sie zukommt und sie fragt ihn, er ist ziemlich groß, sie sagt, how tall are you? Und er sagt, oh yes ma'am, I'm 6'11". Und sie sagt, okay, forget the 6 foot, let's talk about the 11 inches. Mae West, A Guy What Takes His Time. Wanna see a guy arriving in love. Satisfied, electrified, and know a guy what takes his time. A hurry-up affair, I always give the air, wouldn't give any Russian gent a smile. I could go for any singer who would condescend to linger a while. Supplied, I have a guy what takes his time.

wie mit Nietzsche, Luft, Luft, mehr Luft zum Atmen, oder mit Jünger, dass wir nicht diese Belastung haben. Und dieses übernationale Element kein Problem haben, es in unsere Sinnlichkeit zu integrieren. Und ein Land wie Westdeutschland, was vielleicht immer diese nationale Prägung weiter hatte auf diesem nordamerikanischen Hintergrund, aber was diese soziale Fragestellung irgendwie nicht hatte, irgendwie so, dass man dass die Mauer irgendwie so etwas war, was auch die Linken in Westdeutschland so, oder die RAF irgendwie geschafft hat, ja, zu einem anderen Denken, dass man sagt, der Osten ist zwar blöd, aber irgendwie ist es das andere, was man nicht genau definieren kann, aber was anders ist. Und dieses andere, dieses soziale Denken scheint verloren gegangen zu sein mit der Mauer, nicht nur als Untergang einer Architektur, über die wir vielleicht alle sehr froh sind, aber vielleicht ist die soziale Fragestellung, das soziale Denken einfach, dass es etwas anderes gibt, außer wir sind ein Volk oder was uns hier wichtig macht oder wie sensible, ich sag da immer Toskana-Frontmenschen wir eigentlich sind, dass aber eigentlich dieses einfache soziale Denken ein bisschen in Vergessenheit geraten ist durch diesen Untergang der Mauer. Wo ist eigentlich das soziale Moment, also dass wir wieder darüber nachdenken, oder gibt es einen neuen Klassenkampf zum Beispiel? Oder wo findet dieser Klassenkampf statt? Oder ist eigentlich, nein, die Mauer ist ja, sie ist ja da, die Mauer ist da, die Mauer ist genau an der Oder da. Die Mauer ist an der Oder da. Es ist bloß die Frage, ob wir die Architektur wieder errichten an der Oder, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen, ob wir das hochrichten. Die soziale Frage ist weggedrängt mit einmal. Und ich glaube, mit einmal haben auch Linke, ich sag's mal so einfach und dumm, wie Zadek Probleme, und sie müssen sich die Feinde im eigenen Haus suchen. Aber wenn wir schon Faschisten sind, der Müller und der Schlef, aber dann ist es traurig und bestellt in Deutschland. Aber ist es nicht etwas, was mit diesem Verlust dieser sozialen Frage, dass man einfach kein Koordinatensystem mehr hat? Für mich war ganz wichtig ein Satz in El País, der spanischen Zeitung, nach dem Fall der Mauer. Da stand ein Satz: Der Fall der Mauer ist ein Requiem auf Lateinamerika. Das fand ich einen ganz tollen Satz. Dieser Zusammenhang. Der Fall der Mauer ist ein Requiem auf Lateinamerika. Lateinamerika ist vorbei. Ist vergessen. Mit dem Fall der Mauer gibt es das Problem nicht mehr. Es ist wahrscheinlich illusionär, aber mit dem Wegfall des Ost-West-Konflikts, dem scheinbaren Wegfall des Ost-West-Konflikts, gibt es den Nord-Süd-Konflikt nicht mehr. Oder damit wird verdrängt der Nord-Süd-Konflikt. Der andere Punkt ist, wenn du, jetzt redest von dem sozialen Punkt, Kalifornien, wo ich gerade war, und Mauer. Kalifornien oder in Los Angeles gibt es Mauern in einer Vielzahl, die man sich hier gar nicht vorstellen kann. Und die Mauern sind vor den Vierteln der Reichen. Ja. Da sind Mauern, Beverly Hills, überall. Und dann gibt es ein Tor, wie wir das kennen. Und da stehen richtige das Cops, so Polizisten. Ne? Cops. Und da darfst du nur rein, wenn du da wohnst, oder was? Darfst nur rein, nach 20 Uhr, wenn du beweisen kannst, dass du da eingeladen bist, oder zeigst einen Ausweis. Mhm. So, Und das finde ich schon toll. Mhm. Die Verlagerung der Mauer auf andere Teile der Welt. Da gibt es einen Journalisten, den Hans-Günther Helms, der irgendwie, weiß nicht, ob ihr den kennt, was man so nennt, Frankfurter Schule, der hat in Amerika so Radiosendungen gemacht, Ich habe von dem ein Buch gelesen über Städtebau in den USA. Das habe ich schon vor 10 Jahren oder was gelesen. Und das ist wirklich eine Vorwegnahme von sozialen und gesellschaftlichen Entwicklungen auch hier in Europa. Das ist unglaublich. Weil der beschreibt genau das, was du jetzt erzählst, dass es richtig also Bezirke gibt, wo da wird gebaut für Leute ab einer gewissen Einkommensstufe, ja, und da kommst du überhaupt, du kommst schon von der Autobahnauffahrt, Abfahrt, beziehungsweise nur runter, wenn du da überhaupt wohnst. Das heißt, mit einer gewissen, das heißt, sowas dass wie wir EC-Karte in der oder Zukunft so. Leben. Ja. Das etwas, also wenn du das gleiche Phänomen hast in Sao Paulo, du hast es in Rio, du hast es in einer Welt, die Science-Fiction ist, auf MTV, ist etwas, was ich als Eigenwerbung mal sagen darf, weil ich jetzt so die Nibelung mache. Und ich lasse die Nibelung, das ist einer meiner Lieblingsfilme, obwohl er sehr geschmacklos ist, Natural Born Killers von Tarantino und von Stone. Und irgendwie ist es komisch, wenn die deutschen Nibelungen mit einmal auf dem Highway der Natural Born Killers stehen, ja, und andere Musik kommt. Und man versteht die Zeit nicht mehr. Man ist ganz, ganz weit, Jahrtausende zurück und Jahrtausende in der Zukunft. Und das ist dieses, die Friedlichkeit, in der wir leben, die wird aufgehoben. Was mir so ging, als ich in Sao Paulo war, ich habe mit einmal gemerkt, natürlich bin ich ein Wurmfortsatz von Helmut Kohl, wenn ich natürlich mit einmal in der Nähe der Favelas natürlich mich in Rio bewege. Ich möchte gerne links sein. Ich bin's nicht mehr. Ich bin ein reicher Arsch, der da rumläuft. Und wenn das aus dem Osten, Süden, Norden, Westen auf uns zu marschiert, ist es eine sehr merkwürdige Situation. Heiner, wie reagiert das Theater? Also wir haben Ost auf unserem Groß, auf diesem Panzerkreuzer Volksbühne Ost drauf. Was Herrn Stadelmeier von der FAZ zu dem richtigen Satz animiert hat, Wärmeküche für verhärmte PDSler, da hat er nicht ganz Unrecht. Was ist mit dem BE jetzt? Was machen wir? Was macht ihr? Wie geht das weiter? Und warum machst du das überhaupt? Also da kommt so viel Altruismus rein. Das hast du doch nicht nötig. Lass es doch sausen. Lass es sausen. Das ist richtig. Warum machst du das? Ja, okay. Ich trinke jetzt unseren letzten Whisky. Und das ist eine wichtige Frage, glaube ich. Ja. Weil es ein Stück Kulturkampf ist in Berlin. Wir müssen das sagen. Nicht nur als etwas Destruktives, sondern glaube ich, dass da etwas ganz, ganz Neues entstehen kann. Mit der Entscheidung, guck mal, endlich, dass es einen Kapitän da auf diesem ganz, ganz berühmten Anfang gibt. Für mich ist der wichtigste Satz von Brecht, der mir einfällt jetzt, den hat er 1920 geschrieben, und der hieß, die Welt ist nicht schlecht, sondern voll. Von dem Satz muss man ausgehen jetzt. Wir haben immer gedacht, wir arbeiten auf der Grundlage dieses Satzes, die Welt ist schlecht. Das ist Quatsch. Die Welt ist nicht schlecht, sondern sie ist voll. Und jetzt müssen wir damit umgehen, dass die Welt voll ist. Voll Menschen. Und es gab dieses Programm der Kommunen. Keiner oder alle. Das geht nicht mehr. Jetzt heißt der Satz. Wenn dir die einfache Zwischenfrage stellt, jetzt heißt der Satz. Der dein Mitintendant Peter Zadek inszeniert hat. Für alle reicht es. Eins meiner Lieblingsstücke, Ja- und Nein-Sager. Gibt es diese Alternative noch? Ja- oder Nein-Sager ist schwachsinnig. Das geht nicht. Ne? Aber welches Zwischenmodell gibt es? Ich habe einfach einen Freund, der ganz blöder Betriebswirtschaftler ist und der mir einfach sagt, er weiß aus seinem Studium, dass es ist eine einfache Tatsache, dass irgendwie 93% des Kapitals, das es auf der Erde gibt, von 7% der Menschheit gehalten wird. Ja, also ich meine, ja, was soll man dazu noch sagen? Aber nehmen wir mal also die klassische, die Lehr Stückphase von Brecht, Ja- und Nein-Sager, Ja- und Nein-Sager, das Boot ist voll, soll man ein paar Leute runterschmeißen vom Floß, die nicht überleben können, die nicht die Kraft haben, oder das sagen geht, wir alle zusammen untergehen, oder gibt es einen Zwischenweg? Das ist ja eigentlich eine Sache, die im Augenblick in Europa tatsächlich militärisch ausgetragen wird. Aber was ist da die Antwort von dir, Heiner? Gibt es nicht. Du, die Antwort ist einfach, man muss allen, die jetzt sich in die Lage gedrängt fühlen oder in die Lage gedrängt sind, Leute rauszuschmeißen in dem Boot, denen muss man klar machen, was das heißt. Mehr kannst du nicht. Aber keiner will mehr etwas erfahren, nicht mehr wissen, nicht mehr erkennen, nicht mehr durchdenken, sondern nur noch durchführen. Ja, man muss ihnen nur beibringen, was sie machen, wenn sie Leute aus dem Boot schmeißen. Natürlich, das klingt ganz moralisch, ganz blöd. Und was machst du am BE? Wie sieht's am Berliner Ensemble im Sommer aus? Ab Sommer? Da müssen wir ein paar Leute aus dem Boot schmeißen, natürlich. Und das sind aber die Leute, die sich in das Boot gesetzt haben. Und die glaubten, sie können dieses Boot besetzen. Jetzt würde der gute Peter Zalek wieder graue Haare noch mehr bekommen, noch weniger Haare durch den Zynismus des Heiner Müller. Ist doch okay. Ja. Was sollen wir dazu sagen? Nee, vielleicht der jungen Dame, die rot-blond ist. Mein letztes, ich habe doch noch ein Lied hier auf Lager, das würde ich total gerne spielen. Der Anfang war Welcome to my world. Ja. Und ich finde es eine wunderschöne didaktische Klammer mit End of the World. Das wäre jetzt das letzte Lied. Ja, aber versuch's doch einfach mal hier. Sagen wir mal 20 Sekunden mal so. Kannst du das live? Na klar, so wie ich am Anfang gemacht habe. Da sieht man, dass wir also total gerne. Sie kann es wirklich toll. Und da müssen Sie mal kommen, roten, grünen Salon der Volksbühne. Ich muss mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Genau, die nächsten Konzerte und du, sind am 7.5. Und du singst mich mein quatschendes, dummes Zeug hier zu Tode. Und du singst nächstes jetzt Konzert etwas. Nächstes Konzert in der Volksbühne ist am 8.5. im roten Salon. Aber und jetzt denken genau Sie bitte und singen, spenden. Und denken Sie wirklich, das ist eine vielleicht sehr wichtige Sache, dass man einfach sagt, nee, wir wollen einfach nicht, dass sich so ein unverständlicher Krieg abspielt. Russische Mütter gegen den Krieg, überlegen Sie es nochmal, ob Sie mit dran teilnehmen. Spenden, zum Beispiel auf das Konto der Sparkasse Bonn 435-92732. Kontonummer, ich wiederhole es nochmal, 435-927-32, Bankleitzahl 380-500-00. Machen sowas, vielleicht hilft's. Wir glauben es nicht, aber wir können es immer wieder versuchen. Und Sophie, sing einfach was. Okay. Stilbruch, die Schmacklosigkeit. Vielleicht überwintern wir damit. Okay, dann der nächste Mal End of the World. Ein Liebeslied, weil letzten Endes, was lässt uns alle leben? Es ist die Liebe. Why does my heart go on beating? Bitte. Und sing weiter. Does my heart go on? Ich glaube, das ist gar nicht die erste Strophe. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars go above? Down.